die Goldknochen. Rocky war sehr beschäftigt. Er baute Windspiele aus alten, bunten Flaschen, die er an Kleiderbügel hängte. Und Marshall und Rubble brachten ihm immer mehr Material. Danke, Fellfreunde. Also, das hier nenne ich Upcycling. Was ist Upcycling nochmal? Naja, man nimmt Dinge, die weggeworfen werden könnten, und macht daraus etwas Neues und völlig anderes. Zum Beispiel aus diesen Flaschen und einem Kleiderbügel ein Windspiel bauen. Wie schön, aber ich glaube, wir haben keinen Platz mehr für alle. Der Baum auf der Wiese vor der Einsatzzentrale war nämlich schon voll. Tja, da hast du recht. Wir waren wohl etwas zu begeistert vom Upcycling. Ich weiß, was wir damit machen können. Kurzerhand brachten die Fellfreunde eines der Windspiele ins Rathaus und schenkten es Bürgermeisterin Gutherz. Ihr seid ja so talentiert, Hunde. Dieses Windspiel ist perfekt für meine Terrasse. Oh, das findet Henriette auch. Oh, danke, Bürgermeisterin. Wow! Rockys Blick fiel auf ein Gemälde, das an der Wand hing. Diese Frau sieht genauso aus wie Sie, Frau Bürgermeisterin. Es zeigte eine Frau und einen Hund mit einem glänzenden Knochen. Ja, weil sie meine Großmutter ist. Das ist Oma Adele Gutherz und ihre geliebte Wuffietta. Wow, hat dieser Hund einen goldenen Knochen? Ja, Oma fand ihn bei einer ihrer historischen Ausgrabungen. Also schenkte sie ihn ihrer geliebten Wuffietta. Kannst du dir vorstellen, dass man ein Haustier so verwöhnt, Henrietta? Ja. Und wo hat Ihre Oma ihn gefunden? Glaub es oder nicht, genau hier in der Abenteuerbucht. Der Legende nach hatten die Menschen, die früher hier gelebt hatten, hunderte von Goldknochen, vielleicht sogar tausende. Die Knochen sind in einer geheimen unterirdischen Kammer verborgen. Meine arme Oma hat die ganze Stadt umgegraben, fand aber nie die Kammer. Nur diesen einen Goldknochen. Aufregend. Cool. Wirklich cool. Genau wie dieses Windspiel hängen wir es gleich auf. Niemand bemerkte, dass Bürgermeister Besserwisser und seine Chaoskätzchen alles belauscht hatten. Tausende Goldknochen? Direkt unter unseren Füßen? Kommt schon, Kätzchen, nichts wie los. Jetzt wird gegraben. Bürgermeister Besserwisser lief geradewegs nach Hause und sprang dort in seinen Bohrwagen. Natürlich mit seinen Kätzchen. Dann fuhr er in die verzweigten Tunnel unter der Abenteuerbucht. Geheime Goldknochenkammer! Jetzt werden wir dich finden! Der große Bohrer durchbrach die erste unterirdische Mauer. Und das blieb nicht unbemerkt. Was ist mit meinen Melonen los? Der Obststand von Herrn Pfeffer war plötzlich ganz schief. Und eine Melone nach der anderen kullerte herunter. Und im Park fiel plötzlich eine Bank um. Oh, herrje! Zur großen Verwunderung von Frau Fröhlich, die gerade noch aufspringen konnte. Walter? Im Gegensatz zu ihrem Waschbären. Auch vor Katis Hundesalon bebte die Erde und ein Riss erschien auf dem Bürgersteig. Davon ahnte Bürgermeister Besserwisser allerdings nichts, sondern durchbrach eine Mauer nach der anderen. Ach, verflixt, da war auch kein Gold drin. Lasst uns weiter bohren, Kätzchen. Frau Fröhlich, ich versichere Ihnen, wir haben keine springenden Parkbänke aufgestellt. Vor dem Rathaus war Bürgermeisterin Gutherz ziemlich verwirrt. Aber Herr Pfeffer sagte, sein Obststand sei umgefallen und Kathi hat neue große Risse auf dem Bürgersteig entdeckt. Auch neben ihnen bewegte sich jetzt die Erde. Oh, und mit ihr... Meine Güte! Die goldene Hühnerstatue. Ich muss Ryder anrufen. Der tobte gerade mit Chase über die Wiese vor der Einsatzzentrale. Frau Bürgermeisterin, was gibt's? Ryder, etwas Merkwürdiges geht hier vor. In der ganzen Stadt zittert und hüpft irgendwie alles. Walter ist unter einer Parkbank gefangen und die Henrietta-Statue versinkt im Boden. Es kommt auch ein eigenartiges Geräusch direkt unten aus dem Boden. Die Paw Patrol ist schon unterwegs. Keine Statue zu tief, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, wir haben einen ultimativen Einsatz. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde ließen alles stehen und liegen und flitzten hinüber zur Einsatzzentrale. Auch Marshall, bis er mit den Pfoten in einem Windspiel hängen blieb, das noch auf der Wiese lag und auf seinem Kopf landete. Hey, ich wurde geupcycelt. Oder besser gesagt, Hunde gecycelt. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Und als er oben ankam, steckten alle Hunde in ihren ganz besonderen Einsatzanzügen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! In Handwerkeranzügen, alle von uns! Ja. Auch Ryder. Danke, dass ihr euch beeilt habt. In der ganzen Abenteuerbucht wackelt alles und geht kaputt. Oh. Schlimmer noch, die Henrietta-Statue versinkt. Oh nein! Außerdem kommt ein eigenartiges Geräusch aus der Erde. Und ich denke, das verursacht das alles. Wir reparieren das. Ganz genau. Deswegen ist das hier ein ultimativer Reparatureinsatz. Wir brauchen jemanden, der das Team leitet, der ein Experte im Reparieren ist. Und ich weiß auch schon, wer das macht. Rocky und sein ultimativer Einsatzwagen. Rocky rockt diesen ultimativen Einsatz. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder sauste an der Stange hinunter zu seinem Spezialquad und Rocky über die Rutsche zu seinem ultimativen Einsatzwagen. Dieser verfügte über eine ausklappbare Rampe, einen Kran mit Greifhaken und zwei fahrbare Minikräne an den Seiten. Wow! Natürlich war auch genug Platz für die anderen Fellfreunde. Und dann konnte es auch schon losgehen. Gemeinsam mit Ryder rasten sie über die Brücke, dann durch die Straßen der kleinen Stadt bis zum Rathaus, wo die Bürgermeisterin unruhig neben der Hühnerstatue auf und ab lief. Oh Gott sei Dank seid ihr da, Paw Patrol! Die arme Henrietta steht völlig unter Schock. Das kriegen wir hin. Stimmt's, Rocky? Ja, natürlich. Ruff! Minikräne. Einer der Kräne wurde ausgeklinkt. Sky, heb die Statue mit deinem Greifer hoch. Verstanden. Sky bewegte den Greifer genau über die Statue und zog sie aus dem Loch heraus und in die Höhe, bis das goldene Huhn in der Luft schwebte. Jetzt müssen wir nur noch das Loch zuschütten, bevor wir die Statue zurücksetzen. Schnell rollte Rocky ein hölzernes Fass heran. Rubble, benutzt deinen Kranhaken, um dieses Fass im Loch zu versenken. Rubble ist der Reparierretter. Rubble schob das Fass genau in die Mitte des Loches. So, Marshall, fülle den Rest des Lochs mit Füllschaum auf, damit nichts verrutscht. Füllschaum! Im Nu war das Loch voll. Okay, und jetzt die Statue langsam absenken. Im Handumdrehen stand die goldene Statue wieder an ihrem Platz. Ja! Was macht nur dieses Geräusch da unten? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Sky, Marshall, kümmert euch um die restlichen Reparaturen hier oben. Wir sehen nach, was da unten vor sich geht. Wenig später fuhren Ryder, Chase, Zuma und Rocky durch die unterirdischen Tunnel. Wow. Und konnten kaum glauben, was sie da sahen. Jemand hat ein Riesenloch in diese Wand gerissen. Und diese kaputten Wände stützen alles, was über uns ist. Kein Wunder, dass die Statue dabei war zu versinken. Wir müssen rausfinden, wer diese Löcher macht. Kommt schon! Auch der Rest der Paw Patrol war ganz bei der Sache. Fellfreunde, wie laufen die Reparaturen? Der Bürgersteig sieht aus wie neu. Na komm raus, Kleiner. Und Walter ist auch glücklich. Toll. Der Einsatzwagen fuhr weiter. Wer auch immer die Tunnel gräbt, hinterlässt viel Müll. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Rocky lud alles auf, was auf dem Boden lag. Pfeiler, Pfosten, Metallträger und Mauerreste. Da ist wieder dieses Geräusch. Hier lang. Bürgermeister Besserwisser durchbrach mittlerweile die nächste Mauer. Oh, wir haben sie gefunden. Und traute seinen Augen nicht. Seht doch nur diese Goldknochen. Und sie gehören alle mir. Ich meine, alle uns. Die unterirdische Kammer war nicht groß, aber voller goldener Knochen. Und an den Seiten standen funkelnde Hundestatuen. Begeistert fuhr Bürgermeister Besserwisser im Kreis herum. Dass er dabei an die goldenen Pfosten stieß, die den Raum abstützten, war ihm völlig egal. Hört auf zu miauen, Kätzchen. Ihr müsst aufladen. Wir werden all diese Goldknochen mitnehmen. Henrietta! Bürgermeisterin Gutherz beugte sich unterdessen aus dem Fenster des Rathauses zu ihrem Huhn hinunter, das auf einem Stein stand und pickte. Wie kommst du bloß darunter? Bleib, wo du bist. Ich hol dich, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Energisch schloss sie die Fensterläden. und machte sie wieder auf. Oh, hallo, Henrietta. Was? Entweder war der Boden mit ihrem weißen Huhn bis zum Fensterbrett gewachsen oder das Gebäude war abgesunken. Ryder, jetzt versinkt das Rathaus. Was? Mein Navi sagt, dass wir fast unter dem Rathaus sind. Wir sehen mal nach. Beeilt euch, Kätzchen, schneller aufladen. Das ist doch... Die Paw Patrol folgte der Stimme. Na, Besserwisser? Und erreichte die geheime Kammer mit den vielen goldenen Knochen. Halt! Ihr wollt die Goldknochen nur für euch selbst. Aber sie gehören alle mir. Der Bohrwagen war voll bis oben hin. Die Chaoskätzchen sprangen mit einem Satz hinauf und der Bürgermeister gab Gas. Nein, die Decke ist der Boden des Rathauses. Das ganze Gebäude versinkt direkt über ihn. Ha, das glaube ich dir nicht. Doch da prallte er bereits gegen die nächste Mauer. Oder vielleicht sollte ich dir doch glauben. Und durch die Erschütterung fielen Steine von der Decke. Volle Kraft! Schnell legte er den Rückwärtsgang ein, verlor die Kontrolle über den Bohrwagen und wirbelte im Kreis herum. Bis der Wagen gegen einige Steine prallte und stehen blieb. Doch die Decke bröckelte weiter und senkte sich ab. Genauso wie das Rathaus, das genau darüber stand. Wir müssen das Rathaus anheben. Ja, aber womit? Ich habe eine Idee. Rocky wusste sofort, was zu tun war. Aber ich brauche den Bohrwagen vom Bürgermeister und alles, was er mitgenommen hat. Bürgermeister Besserwisser und die Chaoskätzchen waren nämlich schon längst in den unterirdischen Tunneln verschwunden. Wir sind hier, um dir zu helfen, Rocky. Und wir sind auch hier. Gut, ich brauche die Metallträger, die ihr gefunden habt. Rocky lässt es rocken. In Windeseile baute Rocky aus den verschiedenen Teilen einen ausfahrbaren Heber, der auf dem Dach des Einsatzwagens befestigt wurde. Und fertig. Das Rathaus versinkt immer schneller. Kein Problem. Ich werde das Rathaus einfach anheben. Mit diesem tollen, abgecycelten Superheber. Rocky fuhr den Superheber aus, der die bröckelnde Decke abstützte. Vorsicht, Rocky! Dann schob er sie immer weiter hinauf. Der Superheber hat es angehoben, aber es wird nicht lange halten. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das Rathaus für immer stehen bleibt. Aber wie denn? Mit neuen Säulen, die aus etwas bestehen, das noch besser hält. Zum Beispiel aus Gold. Tolle Idee, Rocky. Stapelt die Knochen bis zur Decke, Fellfreunde. Schnell! Und der Plan funktionierte. Großartig, Rocky. Deine Säulen aus Goldknochen haben das Rathaus gerettet. Oh. Auch Bürgermeister Besserwisser traute sich jetzt wieder in die Kammer und streckte seine Hände nach den Goldknochen aus. Bürgermeister Besserwisser... Oh, kann ich nicht wenigstens einen mickrigen Goldknochen haben? Nein. Die Säulen dürfen nicht berührt werden. Wir müssen die Kammer jetzt verschließen. Und eins noch. Statt eines Goldknochens drückte Ryder dem Bürgermeister einen Mauerstein in die Hand. Oh. Seufzend machte sich dieser an die Arbeit. Einen Knochen hätten sie mir ruhig geben können. Den bekam er aber nicht. Aber Rocky und die Fellfreunde kriegten etwas. Nämlich jede Menge Lob. Rocky, deine Goldsäulen verdienen einen goldenen Stern für diesen Einsatz. Dankeschön. Oh, gern geschehen. Wenn sie wieder mal einsinken, ein Heber reicht.